Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Am Samstag ist das Viertelfinale gegen Italien, ja? Und heute klären wir die richtige Strategie. Was darf man so auf gar keinen Fall machen? Lukas. Boah, an irgendetwas riechen, Trainer. Man darf auf gar keinen Fall versuchen, selbst alles zu erledigen, ja? So, man muss den Ball auch aber weiterspielen, ja? Wenn vor allem ein anderer Spieler besser steht, zum Beispiel, ja? Julian, klar soweit? Ja, aber Trainer, immerhin hat der Julian ja auch noch ein Tor gemacht im Achtelfinale. Ja, Jerome, das war auch super, aber gegen Italien, da kommt einfach so ein anderes Kaliber auf den Platz, ja? Da müssen wir als Team punkten, ja? Also gegen Favoriten haben wir es immer schwer. Oh, Trainer, gegen so Favoriten wie, sagen wir mal, Brasilien. Nein, Lukas, gegen solche Favoriten wie Italien, ja? Italien hat Schnelligkeit, Taktik, perfekte Strategien in allen Situationen, ein klasse Ballgefühl, extremste Spielpraxis, ja? Eine Mannschaft, die perfekt abgestimmt ist und funktioniert. Und was haben wir, bitteschön? Oh, mach dir keine Gedanken, Trainer, dafür haben wir was, was die nicht haben. Und was ist das, Lukas? Oh, Boateng. Je suis Yogi.